Vom 5. bis zum 10. Januar berichteten die russischen Nachrichtenagentur TASS, die Zeitung Dagongbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong und die Internet-Homepage Fanchuwang von China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die indische Zeitung Rising Europe, der inländische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen von Guinea und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sungismus, Kim-Jong-Ilismus-Studentenkomitees, des nationalen Zhuzhi-Ideologie-Studentenkomitees, der Demokratischen Republik Kongo, der polnischen Schwachstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TV-Jacka darüber, dass Genosse Kim Jong-un die neu errichtete Taschenfabrik Pyongyang besichtigte. Auf den Homepages von China, Polen und Brasilien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.